Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 8, 2013. Ja, viel gab es ja die Woche eigentlich so nicht, außer bei Android. Ja, und die ausführlichen Berichte von dem Mobile World Congress 2013, die finden deswegen auch hauptsächlich beim Antcast statt. Ja. Da gibt's nachher noch ein paar interessante Infos über ein paar neue Geräte und nächste Woche wird dann auch noch ein weiterer Bericht folgen. Und deswegen, was gab's denn sonst diese Woche? Naja, beispielsweise die Umstellung von WebKit auf Opera. Wie ich ja schon vermutet habe, ist das zwar ein... Ja, sagen wir mal, ein logischer Schritt, um eben den Aufwand zu minimieren. Auf der anderen Seite war ja schon abzusehen, dass es da Schwierigkeiten gibt für die Mitarbeiter die an der Opera Engine gearbeitet haben dran, dass die eben jetzt die Schwierigkeiten bekommen. Und tatsächlich mehr als 90 Mitarbeiter werden entlassen, nämlich die vorher an der Opera Engine, die nennt sich Presto, die HTML Rendering Engine Presto. Ja, und die werden jetzt entlassen. Ja. Damit hat Opera danach noch 840 Mitarbeiter. Und WebKit hat also da schon ein paar Opfer jetzt gefordert. Aber, was soll man sagen? Von einem unternehmerischen Standpunkt aus gesehen war diese Umstellung schon richtig. Aber ich finde, es muss sich erst noch zeigen, dass es auch korrekt war für die Benutzer. Ja. Es ist auch bedenklich, dass es im Prinzip dann eigentlich nur noch zwei große Engines gibt. Das ist einmal das WebKit und dann eben die Firefox Engine, die Mozilla Engine und Gecko heißt die, glaube ich, ja, immer noch. Und da muss man schon sagen, viel Auswahl gibt's nicht mehr. Bisher hatte man eben noch dieses Opera zum Ausweichen, wenn man gesagt hat, nein, beide Engines sind mir suspekt, die möchte ich nicht, ich möchte eine Alternative haben, die auch ziemlich schnell arbeitet. Opera war ja auch für seine Geschwindigkeit bekannt, ja, hat allerdings dann gegen Ende deutlich verloren an Geschwindigkeit gegenüber Chrome. Ja, Chrome zurzeit der schnellste Browser mit Abstand, auch mit den neuesten Versionen von dem Firefox immer wieder probiert und für die allermeisten Anwendungen normales Surfen ist halt der Chrome da deutlich schneller. Aber trotzdem ist es schade, dass es eben keine weitere Wahl gibt. Ja. Und kann natürlich sein, dass jetzt irgendein so eine Nische vielleicht noch aufgetan wird und vielleicht sich einer nochmal zusammenrafft und da was programmiert. Möglicherweise gibt es sogar schon alternative Engines. Es gibt ja eigentlich auch die KHTML-Engine, die allerdings im Prinzip ja auch WebKit ist, weil man sagt, man darf ja nicht bedenken, WebKit ist ein System, das von Apple propagiert wurde, aber das basiert auf KHTML, auf diesem Open Source Linux System von Conqueror, und das sollte man nie vergessen. Und da gab es dann halt mehr oder minder viel zurück, ja, was dann auch wieder bei KHTML implementiert wurde und so weiter und so weiter. Aber letztendlich bleiben wir dann mit zwei Engines, großen Engines zurück, und der Rest ist wohl dann vernachlässigbar, weil die Webseitenbetreiber auch dafür nicht mehr ihre Seiten optimieren werden. Das ist schon ziemlich schlimm. Ja. Übrigens, jetzt habe ich aber eins total vergessen, weil das für mich natürlich schon seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr in Betracht kommt. Es gibt noch eine Engine. Ja. Der Internet Explorer. Ja, soweit ich weiß, benutzt der noch seine eigene Engine. Aber da habe ich auch schon was dämmern hören. Aber da weiß man natürlich nicht, ob das nur Gerüchte sind. Im Moment benutzt er eben die Trident Engine, ja. Aber wie gesagt, ich habe das schon total vergessen, weil trotzdem, dass der Internet Explorer immer noch ziemlich weit verbreitet ist, man glaubt es nicht, ja. Die Macht von vorinstallierten Browsern ist eben ziemlich groß. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass man sowas überhaupt noch nutzen kann, ja. Also ist mir unbegreiflich. Aber dennoch ist es eine Tatsache, dass eben ein großer Prozentsatz immer noch von der Engine ist. Also von daher gibt es nicht nur zwei Engines, sondern drei Engines, wobei aber das nicht ganz so zählt, weil die dritte Engine eben der Explorer, die gibt es nur für Windows, während die anderen beiden Engines für Windows, Mac und Linux vorhanden sind. Von daher so ist es auch so ein bisschen außer Konkurrenz. Ja, also nur die Windows-User haben dann die Wahl zwischen drei Engines, die Mac- und Linux-User werden da sich dann mit zwei Engines begnügen müssen. Okay, was gab's noch? Beispielsweise der Chromebook Pixel wurde vorgestellt. Jawohl, Chromebook Pixel, das ist, ich sag Chromebook Pixel, ja, weil es gibt so verschiedene Sachen, der wird nur Pixel heißen oder sonstiges. Ist doch vollkommen wurscht. Auf dem offiziellen Google-Blog steht The Chromebook Pixel. So. Und warum es so ist? Es ist ein Chromebook, ganz einfach, mit Chrome OS. Ja, nicht mehr, nicht weniger, aber mit sehr guten Leistungsdaten. Ein ganz schniekes Gerät. Das Design gefällt mir nicht ganz so gut von dem Äußeren, aber die Verarbeitung soll entsprechend gut sein. Das Display ist außer Konkurrenz. Ja, die Auflösung ist, ja, sind wir mal ein bisschen freundlich, phänomenal, ja, absolut. Und tja, was soll man sagen? Der Preis, das ist mal wieder der Knackpunkt. Aber fangen wir erstmal mit den technischen Daten an, damit ihr seht, dass hier Google da ernst ist. Ja. Das Display, ja. 12,85 Zoll mit 2560 mal 1700 Pixel Auflösung. Damit ist es, hat es wesentlich mehr Auflösung als ein Retina-Display von Apple. Dann eine sagenhafte Screen Brightness, 400 Nit, also das, was für Bezeichnungen jetzt neu auftauchen, unglaublich. Hätte man doch auch gerne in Lumen messen, aber nein. Okay, also 400 Nit. Ja. und Gorilla Glass als Display, Schutz und tatsächlich Multi-Touchscreen. Ja, das heißt, man kann mit diesem Computer nicht nur tippen, sondern auch das als Touchscreen benutzen. Und damit beißen sie sich auch irgendwo wieder mit Android. Ja, das bisher war immer das Argument, Chrome OS ist für einen Computer mit Tastatur und Maus und Android ist für Touchscreen. Und jetzt haben wir Touchscreen auch auf Chrome OS. Okay, gut, was soll's. 720p HD-Kamera integriert. Und also das Webcam natürlich, klar. Und das Ganze ist aus Aluminium, das Gehäuse. Und die CPU ist ein Intel Core i5 Prozessor, Dual Core mit 1,8 GHz, aber normal, im Turbo-Modus dann etwas schneller natürlich noch. Intel HD Graphics 4000, ebenfalls integriert natürlich. Zweimal USB-Anschluss, Mini-Display-Ports, SD, MMC-Karten. Laser 4 GB Speicher, das ist für einen Chromebook absolut ausreichend. 1 TB Google Drive Cloud Storage für 3 Jahre und 32 GB SSD Speicher. Es gibt auch 64 GB bei dem LTE-Modell, richtig? Und damit kommen wir dazu, es gibt sogar ein Modell mit integriertem LTE-Modem. Die günstigere Variante hat dann nur Wi-Fi an Bord. Ja, klar, 32 GB SSD-Laufwerk, das soll nur ein Puffer sein, ein Zwischenpuffer, weil da diese Chromebooks sind ja Cloud-Books, wenn man so will. Also die sind eigentlich nur für Cloud-Computing gedacht. Ja, so ist es. Und damit kann man eigentlich alles machen, fast alles. Ja. Audio, Editing, da bin ich erst noch am Suchen, ja, da habe ich noch nichts Gescheites gefunden. Das muss natürlich sein, bevor ich mir so ein Teil hole, wegen den Podcasts, klar. Ne? Aber dennoch ist es eben so, dass diese 1 TB Speicher kostenlos für 3 Jahre, das ist schon ein ziemlich, das ist schon ein Wort. Also das ist wie ein, wenn man so will, Notebook dann mit 1 TB Platte, das ist gut. Ja. Ich möchte jetzt hier nicht weiter über die Vorzüge oder Nachteile von Cloud Computing machen. Das ist ein Computer auf jeden Fall für die Leute, die sagen, ich lebe in der Cloud, meine Daten sind alle in der Cloud und ich benutze das. Ich bin sowieso immer online, und da ist es perfekt. Ja. Und so ist da für die Leute ist der Computer auch gedacht. Ja. Ist nicht gedacht für die Leute, die den Computer brauchen, der offline ist. Also ich persönlich wüsste jetzt zum Beispiel gar nichts mehr anzufangen. Also wenn da wirklich mal bei mir das Internet ausfällt, ja, dann schalte ich den Computer aus, weil ich nichts machen kann, oder nichts machen will. Alles, was ich machen kann, was ich machen will an meinem Computer, da brauche ich Internetzugang. Fertig. Ohne Internetzugang ist mein Computer wertlos. Die meisten Spiele heutzutage gehen selbst nur noch mit Internetzugang, mit aktiven. Also kann man vergessen, ja. Von daher ist das Argument, was immer gegen die Chromebooks angeführt wird, ja, da muss man ja online sein, stellt sich eigentlich für viele Leute gar nicht mehr, weil sie sowieso immer online sein müssen oder online sind jedenfalls. Okay, gut, also. Der Hammer ist eben Design, das Display, da ist wirklich genial. Leistungsdaten sind für ein Chromebook ebenfalls extrem gut. Und der Preis 1299 Dollar. Das wird dann wahrscheinlich wieder 1 zu 1 umgerechnet sein. 1299 Euro wird es dann wahrscheinlich sein. Für die Wi-Fi-Version und 1449 Dollar, entsprechend Euro, für die LTE-Version. Der Preis hat natürlich gleich wieder die Möglichkeit für viele, dann hat sich dann erledigt, dass man so einen Computer kauft. Ja. Aber was Google damit beabsichtigt, dürfte klar sein, in das Premium-Segment eindringen, das auch Apple bedient. Weil allein schon durch einen niedrigen Preis, das hört man ja auch oft bei verschiedenen Android-Handys, ja, billig kannst dir kein iPhone leisten. Ja, ist natürlich vollkommener Blödsinn. Es gibt genug Android-Handys, die sind wesentlich teurer als ein iPhone, wesentlich besser auch. Aber das Image, ja, das bleibt dann natürlich der Billig-Computer. Und das soll eben im Chromebook nicht sein. Ja. Aber auf der anderen Seite, für Leute, denen das vollkommen wurscht ist, ist es sehr, sehr schade, weil die können sich so ein Gerät jetzt nicht mehr leisten. Ja. Das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Es geht ja auch nicht ums Leisten können oftmals, sondern ums Leisten wollen. Ja. Will man sich ein Cloud-Computer zulegen, ein Chromebook, auf dem Chrome OS läuft und eben kein anderes Betriebssystem? Das muss kein Nachteil sein, aber es ist ja eben ein Fakt. Ja, man kann Linux installieren, das hat schon einer geschafft, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Will man für so einen Computer halt auch 1299 Euro bzw. 1449 Euro ausgeben? Oder nicht? Ja, klasse Laptops, auf denen man Linux installieren kann, schön anpassen, gibt's schon in guter Leistung, Leistungsklasse für 399, ja, wenn man gut so ein Display natürlich nicht, schon gar nicht mit Touchscreen, da wird's ganz, ganz teuer, aber dennoch von der Leistung her kriegt man schon gute Laptops für 400 bis 600 Euro. Und das ist natürlich gleich ein ganzer Happen weniger. Ja. Und das ist, wie gesagt, nicht immer die Frage, ob können, sondern auch das Wollen, wie man die Prioritäten setzt. Und offenbar spricht halt Google genau wie Apple hier die Hipsters an, ja, sag ich mal. Vorwiegend, nicht alle, also, ne? Aber eben die Leute, die bereit sind, Geld für Gadgets auszugeben, sozusagen. Ja, oder eben ein bestimmtes Gerät haben wollen, weil es vielleicht schön Design hat, weil es neu ist, ist und dann eben dafür auch das Geld ausgeben wollen. Ja. Die anderen Chromebooks werden dafür etwas günstiger. Ab 199 Dollar gibt es ein Gerät. Das gibt es aber, glaube ich, in Deutschland nicht. 249 kostet dann das Samsung, der nächst kleinere Chromebook. Aber das sind die Daten dann auch natürlich gleich ganz anders. Dann braucht man sich keine Illusionen zu machen. Ja. Wenn ich da mal gucke hier, das ist der Samsung für 249 Euro. Der hat ein 11,6 Zoll Display, eben ziemlich klein. 100 Gigabyte Google Drive kostenlos für 2 Jahre statt 1 Terabyte. Das ist schon jede Menge. Aber da kann man auch aufrüsten natürlich, aber halt dann gegen monatlich Geld, ja, zahlen. Und 16 Gigabyte SSD-Laufwerk. Ja. Wi-Fi-Anschluss, kein LTE natürlich, VGA-Kameraauflösung nur, das ist äußerst übel, das muss man schon sagen, das ist ganz, ganz schlecht. Dann gibt es auch einen HDMI-Port dran, immerhin mal. Aber das Samsung Exynos 5 Dual-Prozessor, da kann man dann schon überlegen, das ist eigentlich schon ein Prozessor, wo man sagt, ja, gut für ein Android-Handy. Ne? Nee, ist es dann für der Chromebook. Hört sich zwar jetzt so schlimm an, wie gesagt, es ist ja ein Cloudbook, da muss man nicht ganz so viel Leistung aufwenden. Deswegen auch die 4 GB beispielsweise beim Pixel ist schon extrem groß bemessen, also am Hauptspeicher. Aber dennoch sieht man eben, dass hier, das sind ganz andere Welten, ja, ganz andere Welten. Da kann man gegen den Pixel quasi nichts machen. Ja. Immerhin gibt es den HP Pavilion Chromebook noch für 329. Der ist dann wenigstens mit einer HD-Kamera ausgestattet, auch ein SD-Kanzler, Bluetooth 3.0 natürlich, mit drin 14 Zoll, immerhin 1366x768. Okay, und ein Dual-Core Intel Celeron-Prozessor. Also schnell ist er nicht. 100 GB Google Drive Storage gibt es da dazu. Und dann gibt es noch den Samsung Chromebook 550 für 449 Dollar. Und das ist, scheint, wenn man das in Euro umrechnet, dann auch so die Grenze zu sein, die preisbewusste Leute für einen Laptop ausgeben würden. Ja, 12,1 Zoll Display. Dual-Core Intel Celeron-Prozessor auch. Gut, auch hier 4 GB RAM, 100 GB Google Drive Storage und HD-Kamera an Bord. Das ist noch, sage ich mal, der Chromebook, der für die meisten eben dann interessant wäre. Der Dual-Core Intel Celeron-Prozessor ist halt nicht ganz so mehr, ja, kommt nicht mehr ganz so an die Leistungsklasse ran, die man heute eigentlich für das Geld bekommt in einem Notebook. Ja, ganz klar. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob dieser Chromebook Pixel da wirklich jetzt den Nerv der Masse trifft. Ich glaube, das werden eher wenige sein, die den Computer kaufen, dann lieben. Ja. Cloud Computing, ja, das ist sowieso immer so eine Sache, wenn man das hört. Jetzt, das ist ja so ein Modebegriff, Cloud. Ja, ich glaube, ich traue mich als kaum zu sagen, aber mittlerweile muss man es ja, damit die Leute auch verstehen. Und Cloud Computing heißt eigentlich nichts weiter als das zu machen, was die meisten sowieso schon tun. Ja, die meisten, oh, meine Daten sind da Cloud um ins Wind. Das geht ja schon gar nicht, niemals mache ich Cloud Computing. Und trotzdem machen es die meisten, ja. Denn auch ein Mail-Server ist zum Beispiel, wenn man so will, Cloud Computing, zumindest bis man die Nachrichten abholt, wenn man sie denn abholt. Viele benutzen ja auch die Web-Mailer, zum Beispiel GMX, Web.de, vor allem natürlich auch Google Mail, das ist natürlich ein Riesenbeispiel dafür, aber ich wollte eben auch sagen, damit es auch kleinere gibt, wo die Leute nutzen und das überhaupt nicht mit Cloud in Verbindung bringen. Ja, Google bringt man ja mit Cloud in Verbindung, aber wenn man jetzt zum Beispiel Web oder GMX hat, dann denkt man doch, pff, macht doch nichts mit Cloud Computing. Ja doch, wenn man nämlich über die Web-Oberfläche geht, sind die Mails ja auf dem Server dauerhaft gespeichert von GMX bzw. Web.de. Damit hat man die ganzen Mails in der Cloud, ja, und ruft die nur noch ab. Was anderes ist Cloud Computing nicht. Ja. Man hat die Daten in der Cloud und ruft die ab. Oder wenn man Fotoalben speichert, ja, dann liegen die Alben ja in der Cloud, ja, so auf dem Fotos, Fotoservice wie Picasa, Flickr beispielsweise. Flickr auch. Flickr gab es schon, da hat man den Begriff Cloud noch gar nicht benutzt. Den gab es so in der Öffentlichkeit verständlich noch gar nicht. Ja. Und auch da hat man seine Bilder quasi schon in der Cloud abgelegt. Kann man ja auch privat machen, so dass keiner anderer das sehen kann, und auch das nutzen auch viele, dass man dann eben zum Beispiel nur einzelnen Bekannten per Mail etc. schickt den Link und da guckt das an und so, ja, wunderbar. Das ist auch schon Cloud Computing. Und was eben darüber hinausgeht jetzt, ist eben, dass man nicht nur Bilder oder Audiodateien oder ähnliches eben ablegen kann im Internet auf einem Server, sondern eben auch andere Daten wie beispielsweise Archive, ausführbare Dateien, ja, Texte etc. etc. Das alles kann man ablegen in einem privaten Bereich oder in einem öffentlichen Bereich, und da kann man darauf zugreifen. Also so das Hexenwerk ist es nicht, ja. Das ist mal wieder mehr so ein Begriff, der eben sowohl negativ als auch positiv gesehen werden kann. Aber für mich ist das alles auch sehr skurril. Ich benutze eigentlich das zwangsläufig, das hat sich so ergeben. Ich habe nicht gesagt, jetzt benutze ich die Cloud, ja, sondern die habe ich schon von Anfang an genutzt, weil ich meine Daten wo immer möglich im Internet abgelegt habe, statt auf meiner Festplatte. Weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass dass eine Festplatte im Lokal stärker in Gefahr ist als die Daten extern. Ja, die machen jeden Abend ihren Backup oder jede Stunde, einige Firmen sogar. Ich nicht, muss ich sagen, weil ich einfach zu faul bin, wie die allermeisten Computernutzer kein Backup machen. Nie ein Backup machen. Das muss man mir vorstellen. Und von daher lässt sich da noch von der Datensicherheit auf jeden Fall noch drüber diskutieren, was sicherer ist. Von der Datensicherheit dahingehend, dass jemand anders Zugriff auf die Daten hat. Auch da kann man noch spekulieren, wenn zum Beispiel meine Daten unverschlüsselt auf der Festplatte hier bei mir liegen, ja, können Leute, die in der gleichen Wohnung sind, auf meinen Computer zugreifen, auf die Daten. Sind die Daten in der Cloud gespeichert mit Passwörtern geschützt, dann können sie das eben nicht tun, ja. Also es hat alles immer so seine zwei Seiten. Und ja, also sicherer ist eigentlich nur, wenn man einfach offline bleibt und das Internet gar nicht nutzt. Das ist dann einigermaßen sicher, aber nicht sicher so gegenüber der Frau oder Kinder etc. Ja, da ist es eben nicht sicherer. Ja, dann muss man wieder daheim seine Platte verschlüsseln. Ja, muss man Backups machen und gucken, dass auch die Backups verschlüsselt sind. Ja, nicht, dass die offen sind und der Junior nimmt sich dann die Festplatte und schließt dann seinen Computer an. Na, guck mal, was der Papa macht, ne? Ja, also. So sieht's aus. Ja. Und Google ist ja da immer sehr stark mit verwoben mit dem Begriff Cloud. Und obwohl sie eigentlich das Google Drive ziemlich spät gestartet haben, haben eigentlich schon viele Dienste, wie zum Beispiel Dropbox, schon längst solche Web-Speicherplätze gehabt, ja, solche Web-Festplatten, wenn man will. Und Google ist dann erst viel später nachgezogen. Aber dennoch, Google Drive, als es rauskam, hat es dann doch schon einigermaßen Anklang gefunden, und Google verbessert auch den Dienst immer wieder. Zum Beispiel gibt es jetzt eine verbesserte Vorschau für Dateien, ja, die auf dem Google Drive liegen. Und da sind dann auch Formate wie zum Beispiel für Microsoft Office, ja, gar Photoshop-Dateien kann man machen, andere Bilder natürlich, ja, GIF, PNG und so weiter, HTML-Dateien und so weiter und so weiter. Also vieles kann man sich ansehen in dieser Vorschau, die eben jetzt bei Google Drive integriert wurde und verbessert wurde. Ja. Die Vorschau ist übrigens umfangreicher, als man denkt. Ja, also wenn man sich nur kurz was anschauen will, lohnt sich kaum noch, die Datei zu öffnen. Man kann auch rechts, links dann hin und her gehen über die Dateien, und ja, Von daher ist es wieder mal eine kleine Verbesserung für das Google Drive von dem namhaften Anbieter. Übrigens, ich habe noch was gelesen, und zwar wegen der Account Security hat das Google Watch Blog auch was geschrieben, nämlich dass gerade Google das Eindringen in Accounts also massiv verbessert hat. Es ist eigentlich das mitunter eins der sichersten Systeme überhaupt, und Google verhindert damit auch größeres Chaos im Internet. Also man muss sogar sagen, Google schützt das Internet mittlerweile, ja, weil wenn diese User bei anderen Diensten wären, die eben nicht so gut geschützt sind, da komme ich eben gleich nochmal dazu, dann würde das eine wahrhafte Katastrophe geben im Internet mit noch mehr Spam, Spam-Netzwerke, Spam-Bots und so weiter, die installiert werden, ohne dass die Leute das merken, ja. Unverantwortlich zum Beispiel auch, wenn so Hobbybastler meinen, sie müssten ihren eigenen Mail-Server aufsetzen, weil sie Google nicht trauen, ja, dann setzen sie einen total unsicheren Mail-Server auf, der innerhalb von 2 Tagen integriert ist als Spam-Netzwerk, im Spam-Netzwerk, und Spam verteilt weltweit, und man das selbst gar nicht weiß, weil man einfach nicht die Kenntnisse dafür hat, einen Mail-Server richtig abzusichern. Das sind dann ein paar Klicks und dann ist sicher. Ich habe schon meinen eigenen Server betrieben. Da muss man schon wissen, was los ist. Und der Aufwand war immer so hoch, dass ich gesagt habe, das ist Blödsinn, warum soll ich das machen? Ja, ich werde nicht dafür bezahlt, die Hälfte von der Zeit dazu verbringen, meinen Server zu schützen. Ich muss blocken und Mails schreiben und nicht meine Zeit dafür benutzen, das System andauernd sicher zu machen. Ja, das macht man nicht einmal und dann ist es sicher. Da muss man auch Security Bulletins täglich lesen. Ne? Gut, 99,7% der Angriffe werden abgefangen ohne weiteres von Google. Ja. Und damit ist es eins der sichersten Systeme, die es gibt im Internet. Natürlich gibt es keinen hundertprozentigen Schutz zur Erkennung von solchen Angriffen. Und deswegen bietet Google auch die Two-Step-Verification an, die man auf jeden Fall empfehlen kann. Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, wenn man dann den Account freischalten will. Wenn man zum Beispiel ein neues Gerät legitimiert etc. Aber auf jeden Fall ist es dann nochmal ein zusätzliches Sicherheitsfeature. Wie gesagt, 100% wird es niemals geben, aber 99,7% ohne Two-Step-Verification, das ist schon der absolute Hammer. Und damit Two-Step-Verification wird es nochmals verbessert, die Sicherheit. Und das ist ja auch schon mal, sag ich mal, ein wichtiger Faktor, wenn man seine Daten bei Google ablegt, dass man auch wissen sollte, wie sicher sowas dann auch ist. Also zumindest sicher gegenüber Angriffen. Ja, dann noch eine schöne Sache, die Space Knight. Ich habe schon mal drüber berichtet. Die Space Knight hat ja Schwierigkeiten mit der GEMA gehabt. Die GEMA-Forderungen sind einfach viel zu hoch. Viel zu hoch. Deswegen hat BA Alpha die Space Knight, die Ausstrahlung von der Space Knight abgesetzt. Ja. Sehr zum Unmut von vielen Fans, denn die Space Knight ist ja mittlerweile so eine Art Kult gewesen, ja. Und ist noch. Und jetzt wurde das tatsächlich gemacht, was viele gesagt haben, vorgeschlagen haben. Der Bayerische Rundfunk strahlt heute am 25. Februar auf BA Alpha die Folge Earthview 2 aus. Die ist allerdings nicht mehr mit der Originalmusik unterlegt, sondern mit Musik, die von Fans vorgeschlagen wurden und die alle unter der Creative Commons License stehen. Damit ist es Realität geworden. Ein Fernsehsender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks strahlt, um die GEMA-Gebühren zu umgehen für diese Sendung, eine Sendung aus, in der nur Creative Commons License Musik verwendet wird. Das kann Beispielcharakter haben, und ich hoffe, dass da andere Sendungen auch noch folgen. Dabei wird die Space Knight jetzt zuerst mal in einem Testlauf, in einer Testphase ausgestrahlt werden, mit verschiedenen Musik- und Soundvarianten. Also jetzt zuerst mal hier am 25. mit mit der Creative Commons License Titel, die eben die Fans vorgeschlagen haben. Es wird auch überlegt, nochmal mit klassischer Titel das Musik das nochmal auszustrahlen. Und das bringt auch wieder eine ganz neue Dimension da mit rein. Und das finde ich wunderbar. Es ist eigentlich auch der 26., ja, um 2 Uhr morgens am 26., ja, es heißt halt am 25., ja, mit dem, ist ja immer so bei den Fernsehsendern, ja, da fängt anscheinend das nächste Programm erst wieder um 6 Uhr an. Also von 2 Uhr ab wird das ausgestrahlt. Ich glaube, es geht bis 5 Uhr. Dabei wird zwar vermutlich auch immer wiederholt, die Space Night ist ja so eine Ansammlung von Berichten und diesen entsprechenden Earth Views dann etc. Ich habe den Receiver schon gestellt, wird aufgenommen und vielleicht werde ich dir dann mal auch eine Kostprobe dieser Musik mal anspielen in der nächsten Wochensicht, damit ihr auch mal hört, was da für Musik mit drin war, falls ihr das verpasst, was ich nicht hoffe. Also heute Abend beziehungsweise morgen früh, 2 Uhr, ja, 2 Uhr morgens, Space Night Earth Views 2 mit der Creative Commons License Musik. Juhu! Es ist vollbracht und hoffentlich wird das weitere Kreise ziehen. Denn dann muss die GEMA-Vermutung abgeschafft werden, wenn selbst in Mainstream-Fernsehsendern, ja, oder zumindest mal im öffentlichen Rundfunk, Creative Commons License Musik GEMA-frei ausgestrahlt wird. So, was am Ende immer noch was Kurioses, ja. Wer zahlt $47,30 für einen Kaffee? Tja, muss wohl ein Apple-Fan gewesen sein, ansonsten kann ich mir es nicht erklären. Jedenfalls hat er den teuersten Kaffee der Welt bestellt, $47,30 tatsächlich. Und das, der wird, oh, ich kann das nicht aussprechen, der heißt Quadriginoctuple Frappe. Quadriginoctuple Frappe. Was auch immer das heißt. Wahrscheinlich, weil der 48 Portionen Kaffee drin hat, ja, und das sogenannte Shots, zusätzlich kommt da wohl auch noch irgendwas rein, ja, da, ja, genau, zum Beispiel Karamell, Drizzle, Frapp Chips, Vanilla Bean, Dark Choco Curls und so weiter und so. Das ist doch kein Kaffee mehr, das ist doch Mist. Mist ist das. Gut, und dafür den Mist zahlt man dann 47,50. Das kann nur sowas gewesen sein, ja. Und ja, gut, sehr schön. Wer es denn braucht, der soll sich das reinföhnen. Über den Verbleib von dem Mann ist da, oder ja, von dem Mann ist da nichts bekannt. Ob der es noch da nach Hause geschafft hat mit so viel Koffein im Blut oder ob der irgendwie in der Klapse gelandet ist oder im Apple Shop, ich weiß es nicht. Aber nun gut, wenn es denn sein muss. Ich mache mir später noch einen koffeinfreier Kaffee. Ja, gerne. Damit komme ich zum Ende und damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik haben wollt oder eben wegen meinen geschmacklosen Scherzen, wenn man so richtig die Meinung sein wollt, könnt ihr das machen. Unter Google Plus, auf Google Plus, Rios Wochensicht einfach oben in der Suche eingeben und dann findet ihr die Seite davon. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, ja, rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. Alle Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.netcast.com. Und da immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com. Und ich denke, es ist auch mal wieder an der Zeit, weil wir halt auch wieder von Creative Commons License gesprochen haben, ja, das mal wieder was zum Intro und Outro zu sagen. Das kommt nämlich von Plutonica, heißt Afterlife und der Track ist lizenziert in einer Creative Commons License bei SA und das ganze Album bzw. der Track ist verfügbar auf jamendo.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!